der Fliederbusch, der Krüppel. Letzten Winter im Sturm gebrochen und nachfolgend fast aus der Erinnerung entschwunden, kriechend erreicht er sein Ziel, die Blüte. Na, feiern werden sie ihn nicht gerade dafür, aber auch wohl nicht vorzeitig untergraben. Der alte Kerl in meinem Spiegel gegenüber, grau wäre ja noch gut, aber so halb kahl, mit Flecken im Gesicht, die auch nicht mehr richtig nach Zukunft aussehen. Was will der Dichter seine Leser damit lehren? Dass das Leben zu kurz ist, sagt dir schließlich jeder kleine Friedhofsangestellte. Bisschen rumkramen noch oder bisschen was? Lieber donnern ihn einfach noch mal so ein absolut aus der Richtung weichendes Ding hin wie Bud Powell, als er Mitte der 50er voll entflammt aus der Klapse kam. Tempus fugit, die Zeit eilt meiner Wenigkeit voraus. Beziehungsweise Schubert auf mit diesem sternenmäßigen Quintett in C-Dur. Doch bestimmt nicht bloß Süffmusik. Aufgeräumt. Eine bereits im Abbruch befindliche Bühne betreten und aus Angsttrieben Luftschlangen ziehen. In großen Zügen, das ist es. Wenn die Leute schon anklopfen, als ob sie eine Landplage wären, was soll denn dann der ganze Kunstaufwand? Der Fliederbusch, der Krüppel, letzten Winter im Sturm gebrochen, aber nachdrängend jetzt die eigene Wahlstatt lila überlagernd. Was kann er seinen Dichter damit lehren? Unter uns, dass in deinem Abwinken immer noch mehr Kraft war als in anderer Leute Sonnenaufgängen. Und am Ende siegt Navier, der den Sand der Arena frisst. Peter Rühmkorffs Gedichte vermitteln seltsame Schwebezustände zwischen Aufbegehren und Melancholie. Nichts verliert sich da in schön geistig zusammengeschusterten Ewigkeiten. Aber auch die politische Dimension seiner Texte verfällt nicht tumber Gegenwartshörigkeit und plattformulierter Utopie eines aufrechten linken Ganges. Immer wieder spürt er den Zwischenräumen nach, die das ernüchterte Subjekt aus Alltagsroutinen und Alltagswahrnehmungen reißen. Das lyrische Ich, das er durch die Zeilen geistert, mag in all seinen Verwitterungsformen noch so angeschlagen sein, der Lebensnerv wird nie gänzlich eingeklemmt. Und da kann schon mal das Jenseitige durchschimmern, sehr sinnlich allerdings, sehr erotisch. Das Hören dieser Gedichte trägt durchaus zur Kunst bei, eine kalte Jahreszeit heil zu überstehen. Thank you. Also ich habe Weihnachten nie bedichtet. Und von Weihnachten sind auch wenig positive Prägungen auf mich übergegangen. Weihnachten ist ein bisschen horroristisches Fest geworden, nicht? Weihnachten ist ja nicht mehr das Fest des Familienfriedens, sondern des Familienkrachs. Und das ist nun nicht aus meiner eigenen Familie gesprochen oder so, aber Weihnachten hat ja eher etwas Beengendes und Bedrängendes. Nicht? Wenn man bei Umfragen ist es immer so, Weihnachten wird fast gefürchtet. Nicht? Bei Weihnachten gibt es die meisten Morde und Totschläge. Und Weihnachten ist das Fest, das geradezu prädisponiert ist für Familienauseinandersetzungen, für Leute, die sich selten so nahe kommen wie unterm Tannenbaum. Da rücken sie so nahe, dass die gewünschte Familienwärme dann die richtige Entzündungstemperatur für Kräche gibt. Also, ich habe nicht so eine positive Beziehung zu Weihnachten. Aber man muss ja sagen, dass Weihnachten, und das sagt nicht nur der Lichterbaum, ein Fest der Illumination ist oder sein sollte zumindest. Und da ist anzunehmen, und wie wir aus der Praxis auch sagen können, dass auch Jazz und Lyrik so einen gewissen Illuminationscharakter hat. Es ist ja ein gutes Beispiel, wie man zusammenrücken kann, sehr positiv und zum stimmigen Wechselgesang. Also insofern könnte es ein gutes Gleichnis für Weihnachten sein, wie Weihnachten eigentlich aussehen könnte, sollte, dass Leute unterschiedlicher Profession und unterschiedlicher Altersgruppen sich zusammentun. Hier wird geblasen, dort wird gesungen. Nicht? Also, dass so ein Concerto an sich durchaus etwas Weihnachtliches haben könnte. Und wenn ich selbst Weihnachten meine Radioohren aufsperre, stelle ich fest, dass als Festmusik keineswegs mehr die alten Kirchenkantaten allein gelten, sondern dass es bereits als Weihnachtsartikel gilt, wenn Jazzmusik, gute, anspruchsvolle Jazzmusik dargeboten wird. Paradise Regained. Mal wieder ablaufend Tag, einschwebend Nacht, Augen geschlossen, Augen vollkommen zugemacht, Glieder hingestreckt, glatt gestreift, ab in die Finsternis dann. Ach, berühre mich nochmal, wie ich weiß nicht wer wann. Hoffnung, Bleistiftstrich, wo verliert er sich? Taube ruft, Rucketigu. Rühr meine Urne um, schlag den Deckel nicht zu. Was mir zugrunde liegt, findet in sich keinen Sinn. Ich will entwurzelt werden. Ich will nicht mehr, der ich bin. Ab, Wrack, aus, mach den Tag, den Arbeitsteiligen. Lass uns zu zweit, lass uns das Leben heiligen. Da draußen in der Praxis ist das Gras noch grad grün. Und ich fühl was wie Abschied, Herz aufwärts von den Knien. Komm, komm, verrückt sind wir alle oder etwa nicht? Schweinsfarbene Dahlie, aus 70 Zungen ein Gesicht. Du wissen, was schön ist, bloß so, paar Blätter zusammengeweht. lass uns ein Beispiel bilden, das eigentlich nicht mehr geht. Und dann bet schön zum Himmelgott, er möge mir Gnade vergönnen. Ich habe von meinen Sünden nie leben können. Ich hab nur immer gesagt, dass es doch zu und zu scheiß, dass ich euch, wenn ich weg sag, noch mit Geschirr klempern weiß. Nein, ganz langsam abdanken und zwar gleich allemann zuhauf. Ich hab deine Lippen im Auge, mein Mund geht dir auf. Lauter einleuchtendes Dunkel, wahnsinnig, aber wahr. Alles schwebt still seiner Wege, golden mit Kletten im Haar. Mein Interesse am Jazz war ursprünglich ein autonomes Interesse, das noch nicht auf diese Mixtur ausging. Ich habe Jazzmusik gehört bereits im Krieg, als ich noch sehr jung war, 14, 15 Jahre. Und da war Jazz die verbotene Musik und gleichzeitig die Befreiungsmusik. Und auch nach dem Krieg, als der Jazz nun über alle Kanäle auf uns einströmte, war Jazz natürlich und wurde von allen so empfunden, wiederum die Befreiungsmusik, die Musik der Befreier. Und als solches haben wir sie wahrgenommen. Damals zunächst noch in den, sagen wir mal, in ihren Oldtimer-Formen, die wir aber auch schon berauschend und begeisternd fanden. Dann erinnere ich mich, und ich mache jetzt schon einen größeren Sprung, dass in meiner Studentenbude, als ich 21 war etwa, an der gleichen Wand und nebeneinander Schulter an Schulter hingen Wolfgang Borchert und Dizzy Gillespie. Die standen so kontrapunktisch gegenüber, ohne sich direkt zu berühren, aber sie waren doch in einer Wand und fast schon in einem gemeinsamen Rahmen. Den Rahmen gab nämlich meine Studentenbude und meine Interessen ab. Also habe ich schon damals doch etwas avanciertere Musik gehört, kann ich nach meiner Erinnerung sagen. Und um die gleiche Zeit haben wir dann auch versucht, in Jazzkellern, der Jazz spielte sich immer in Kellern ab, der hatte etwas Maulwürfisches und er spielt sich ja auch heute noch in Kellern ab. Und dann haben wir auch unsere Gedichte, die wir damals schrieben, oder unsere Aufsätze alternierend zu Jazzmusik, die Freunde von uns machten, dargeboten. Noch nicht im Zusammenklang, noch nicht symphonisch, aber doch schon in einem gemeinsamen Gehäuse. Dieser Jazzkeller hieß die Anarche. Es war ja eine Neubesinnungszeit, wo es ein Kabarett Die Arche gab, unter anderem. Ja? Aber wir waren keine bewahrende Arche, sondern wir waren die Anarche, ein sehr frühes Signal. Und da erinnere ich mich, das fällt mir gerade wieder ein, da hatte ich eine Ode an Louis Armstrong vorne in den Eingang geschrieben. Wie die ging im Einzelnen, das weiß ich nicht mehr, weil sie mir verloren gegangen ist und sie ist inzwischen übergepinselt worden. Und ich weiß überhaupt nicht, ob es diese Ode noch irgendwo auf dem Papier gibt oder ob es die nur als Graffiti da im Kellereingang gab. Es war eine, ja, es war eine berünstige Soul-Ode an Louis Armstrong. Höchstwahrscheinlich würde ich einen Schreck kriegen, wenn ich sie heute wiederentdeckte. Aber das waren die 50er Jahre, da ging es schon los. Und da hatten wir von der Beat Generation eigentlich noch nichts gehört. Also von diesem seltsamen Amalgam, dass einige Leute spielen und einige Leute dazu ihre Texte halb singend vortragen, davon hatten wir noch nichts gehört. Diese frohe Mär ist uns erst in den 60er Jahren zugetragen worden. Ich weiß nicht ganz genau, wann es mit Ginsberg, Kerouac und so weiter losging. Das habe ich vergessen. Das war wohl schon in den 50er Jahren. Die waren ja ein bisschen älter als wir und insofern... Und dann waren sie auch musikalisch doch noch den Quellen näher und konnten auch schon eher anfangen. Zirkus. So, der Laden dicht, die Wetten abgeschlossen, aus der Traum, die Augen aufgesperrt. Sein ist immer nur Bewusstseinsblähung. Ihr in euren Erd, wir in unseren blauen Luftgeschossen, Abend, Zirkus, Auferstehung. Die Kuppel sich zum All entzerrt. Wisst ihr überhaupt, was Kunst ist? Ihr also, Kunst ist etwa ohne Netz und Joker, zweite Leute, doppeltes Papier, wie besehen in unergründlichen Gefilden einen Vogelmenschen auszubilden. Keiner weiß, wer heute oben siegt. Mittendrin im Überlebenspoker, ob die Kunst zu schweben, Lust zu stürzen schließlich überwiegt. Es ist nicht, dass wir mit seltenen Magien nichts dergleichen. Frei an zwei, drei, vier verstrickten Nerven schwingen wir uns in die Umlaufbahn hinein. Jeder Kritiker darf dutzendmal verwerfen. Jeder Scheißpolitiker verziehen, jeder Klotz erweichen. Nur der Gaukler muss unfehlbar sein. Keine Sehnenzerrung. Keine Schneeverwehung, was erwartet wird, ist einzig dieses leuchtende Subjekt. Frei von Lasten, Lebensängsten, Liebeskummer. Was gewünscht wird, ist die Todesnummer, Abend, Zirkus, Auferstehung, absolut perfekt. Ich möchte gern etwas über die Wechselbeziehungen von Jazz und Poesie sagen. Als wir zuerst diesen legendären Lastwagen bestiegen, was 1966 war, da gab es auf der einen Seite Musikstücke und auf der anderen Seite Texte. Die konnte man natürlich nicht willkürlich zusammenführen, sondern die Musiker mussten sich die Texte mal angehört haben und ich musste in die Musik hineingehört haben. Da haben wir nach Duktus, nach Tempus, nach Gangart bestimmt, welcher literarische Rhythmus wohl zu bestimmten musikalischen Rhythmen passen könnte. Wo etwas elegisch war, wo etwas furios war. Das heißt, wir mussten bestimmte musikalische und literarische Charaktere, die bereits vorlagen, aneinander anpassen. Gewissermaßen eine Collage. Sie waren beide, es war von beiden Seiten nicht aufeinander zugeschrieben, aber dieses Collageverfahren war dann doch Auch Collagieren erfordert ja einen gewissen Kunstsinn und ein gewisses Gehör für die Symbiose der Rhythmen. Und das hat man ja in beiden Innungen. Und ich glaube, es ist dann auch nach einigen Trial and Error einigermaßen gelöst worden. Natürlich war das kein Ziel für die Dauer. Später hat sich Naura dann weiter in meine Gedichte vertieft. Er war es vor allem, der immer die Verbindung zur Literatur geschlagen und dann gehalten hat. Und das hat er seinen Leuten dann weitervermittelt. Später war es dann so, dass ihm bestimmte literarische Rhythmen durch den Kopf gingen. Und er dann sagte zu mir, ich habe eine Melodie, einen Melodienansatz, ich habe eine Musik erfunden, ich habe da etwas komponiert, das müsste doch zu diesem oder jenem Opus passen von dir. Und dann haben wir es ausprobiert und manchmal ging es und manchmal ging es auch nicht. Es gibt ja heikle Fälle. Ein heikler Fall ist im Literarischen, das heißt in der Lyrik, der Daktylus. Der Daktylus ist tam-ta-tam, tam-ta-tam, tam-ta-tam, Fingerglied, Fingerglied. Das ist Walzerrhythmus. Und ich habe einige Gedichte gehabt in diesem daktylischen Rhythmus, der bei uns daktylisch heißt und in der Musik dann Walzerrhythmus heißt, tam-ta-tam, tam-ta-tam, tam-ta-tam. Dabei kann es einem passieren, dass die Wellen zu sehr auf ein übereinander fallen und die Amplituden dann zu sehr ausschlagen und dass man zu sehr überein ist, dass das Spannungsverhältnis dann nicht mehr da ist. Man muss es etwas verschieben, man muss gewisse Interferenzen künstlich herausstellen. Das heißt, wenn man genau Schlag auf Schlag liest oder Schlag auf Schlag musiziert, dann gibt es nur scheinhafte Potenzierungen, sondern man muss immer so ein bisschen gegen ansteuern, immer etwas verzerren, auseinanderhalten, aber so, dass sich keine Reibe ausgesprochen, ja, Reibelaute sind schon erwünscht, aber nicht, dass es auseinanderfällt, nicht? Dass es kreischend auseinander geht, das nicht. Also, wir haben uns von beiden Seiten so aufeinander zubewegt. Das war und ich weiß nicht. Das war vor Tagen, vor Zeiten, und ich wusste nicht mehr, was geschieht, was geschah, als ich dein Auge sich weiten, dein Herz sich verflüssigen sah. Und ich dachte noch, fahren wir lieber am Himmel vorbei und in Frieden dahin, weil ich doch nur diese vorüberziehende Gewitterfront bin. Ein roter, ein blauer, ein gelber, ein Blitz, der für nichts durch die Finsternis flutscht. Das kapiert doch dein Auge von selber. Du stehst da und die Flamme verrutscht. So trat ich bunt in Erscheinung und hing doch schon längst ohne Mimi und Kri als Pieta mit Beweinung beim Abfluss über dem Knie. Und ich sah dein Bildnis verwackeln und ich weiß nicht, wer wackelte, ich oder du. Zwei qualmende Friedhofsfackeln, zwei Windlichter nickten sich zu. Kein Flügel sich zu erheben, kein Wurzelgeflecht unterm schmelzenden Bein. Ach Mensch, so verrückt wie das Leben, soll erstmal was anderes sein. Noch einmal, da stehen wir ledig der Liebe und was uns das Herz so entstellt. Dann fahren wir groß nach Venedig und sehen, wie die Stätte zerfällt. Thank you. wenn man die Musik und die Sprachkunst, die Poesie, nebeneinander hält, dann gibt es sehr unterschiedliche Organisationsformen hier wie da. Auf der einen Seite haben Sie vielleicht die einfache Vierzeiler- oder Sechszeiler-Strophe, die natürlich dem der balladesken Musik verwandt ist. Es ist die Liedstrophe. Und insofern kann alles, was Lied ist, egal, ob es von Spirituals oder vom Kirchengesang, alten Kirchengesang sich herleitet, kann zu diesen liedhaften Strophen in Beziehung treten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich literarisch freier organisierte Gebilde, die man so gemeinhin freie Rhythmen nennt. Ich habe selbst, wenn ich gefragt wurde nach Kompositionsprinzipien, habe ich gesagt, es ist eigentlich wie Wolkenzüge komponiert. Wenn man so Cirruswolken sieht, hier ein Strich, da eine Zusammenballung oder dort Cumuluswolken oder so ein Wolkenhimmel, sich sieht, der hat auch bestimmte Organisationsformen, vielleicht erst durch Chaosforschung richtig herauszukriegen, ich weiß es nicht, aber es sind Organisationsformen, die wir auch voneinander unterscheiden können. Cirruswolken sind etwas ganz anderes als diese großen Haufen und Cumuluswolken. Das heißt, manche Gedichte erinnern an solche Formationen am Himmel, ich sage das nur als Sinnbild und Gleichnis, und für solche Gedichte eignen sich dann nicht so sehr diese liedhaften, balladesken Musiken, sondern, sagen wir mal, freie Strukturen, die auch der Improvisation einen gewissen Raum gönnen. Improvisation, die nicht so aussehen darf, dass auf einmal das Vibraphon riesige Crescendi gebiert, mit denen ich dann gar nicht, die mir davon galoppieren, denen ich mich beim Sprechen dann so schnell gar nicht mehr anpassen kann, oder ob das Piano auf einmal da ein Cluster hineinhaut, wo er nun ganz und gar nicht passt. Also insofern sind auch diese freien Strukturen, die muss man auch ein bisschen absprechen miteinander, denn eines sind wir ja, wir sind ja Sinfoniker, wir müssen gemeinsam zum Klang kommen und weder will ich die Musik überschreien, noch darf die Musik mich kaputt tröten oder hämmern. Es erfordert ein gemeinsames Aufeinander-Eingehen, das von Fall zu Fall verschieden ist. Jeder Bühnenabend, jeder öffentliche Vortrag unterscheidet sich vom Vergangenen, vom Vorigen. Und manchmal ist es so, dass dann Schlüter sagte, so gut haben wir es aber noch nie hingekriegt. Oder heute haben wir es ganz neu gespielt. Das heißt, dass zu einem gewissen musikalischen oder strukturalen Gerüst auf einmal ganz neue Einfälle hinzugetreten sind. Und an diesen Sachen haben wir immer unsere besondere Freude. Manchmal ist es auch beklemmend. Manchmal finden wir diesen richtigen gemeinsamen Sound nicht. Oder es kommt eben auch vor, dass die Umweltbedingungen nicht so sind, dass sie uns entgegenkommen. Ich erinnere mich an einen gemeinsamen Vortrag in Magdeburg im Kloster unserer lieben Frauen, wo die Pfeiler dieser Klosterkirche nun unentwegt die Vibraphontöne von Schlüter wieder Sekunden, fast möchte ich sagen, minutenlang durch den Raum schmissen, so dass Klingen, die Bim, die Bimmel, die Bammel, die Birr, noch Sekunden später an falscher Stelle die Echos und Widerhalle wie Konfettiregen auf das Publikum niedergingen. Also Kirchenräume, von uns immer sehr gewünscht und von Naura geradezu angebetet, haben sich als gar nicht so vorzüglich herausgestellt, weil der Widerhall gar nicht zu bezähmen ist. Cicerone. Ach, wie gern ich anderes schriebe. Rom ist tot, Sankt Peter schweigt. Was ist Tizian, wenn nicht Liebe mit dem Finger auf ihn zeigt? Marc Aurel schwebt unveraltet, Cäsar ziert sich frisch vergipst, alles einwandfrei gestaltet, nur der Zauber ausgeknipst. Was zu geben war, du gabst es. Was der Dichter sagt, das gilt. Nonnen, Schwarzbuntvieh des Papstes, hasten kopflos durch mein Bild. Plötzlich birst der Campanile, wenn du hören magst, vernimm's. Stählern ohne Selbstgefühle tret ich an den Lebenssims, suche hinterm Horizont Deutschland, Deutschland nicht zu deuten, unbegreif Gewöhnlichkeiten, schwarz, rot, blond. Ja, wir waren im letzten September-Drittel 89 in der DDR und haben da eine etwa 10-tägige Konzertreise gemacht. Ja, wir waren in damals noch seltsamen Örtern wie Cottbus. Cottbus war gar nicht bekannt, das kannte man nur von dem Zungenbrecher, der Cottbuser Postkutscher putzt den Cottbuser Postkutschkasten. Aber sonst war uns Cottbus doch absolut Hekuba und weit hinter den Siebenbergen. Magdeburg, kaum noch bekannt. Aus dem Mittelalter vielleicht mir mal, weil Walter von der Vogelweide da aufgetreten war. Berlin-Ost schon besser bekannt, aber auch Leipzig, das ich von der Buchmesse her kannte, kannte ich doch nicht zur Genüge, nicht als Vortragsort. Wir waren damals selbst sehr gespannt, wie unser Spiel wohl drüben aufgenommen würde. Wir hatten uns ausbedungen, und das fanden wir an sich schon ganz allerhand, dass es auch gewährt wurde, dass wir unsere hiesigen Konzerte unzensuriert dort vortragen könnten. Das heißt, wir haben in Leipzig oder Magdeburg genau dieselben Pjäsen gespielt wie in Husum, Buxtehude oder München. Wir haben unser Programm mitgebracht, keiner fragte uns danach, keiner hat uns Textbücher abverlangt, keiner hat uns nach Noten gefragt, sondern wir sind aufgetreten und sind praktisch in einen unvorbereiteten Raum hineingesprungen. Nun kann man sich vielleicht denken und hat sich damals vielleicht auch gedacht, dass das so als ganz großer befreiender Paukenschlag wahrgenommen würde. Die Leute, die DDR war schon am Austropfen. Die Fluchtbewegung war bereits im vollen Gange über Ungarn, über die tschechoslowakische Botschaft. Ich weiß die Daten nicht mehr ganz genau. Aber es war eine beachtliche, dort drüben von Stasi und so weiter, als bedrohlich empfundene Fluchtbewegung. Und in diese Fluchtbewegung kamen wir nun hinein mit Gedichten und Stücken wie »Komm raus aus deiner Ebereinzelbucht«, nicht? »Komm raus aus deiner kaskoversicherten Dunkelkammer«. Nun kannten die keine Kaskoversicherung drüben, aber dass man aus der Dunkelkammer ausbrechen will, ja, aus deinem Familiengefrierfach, aus deinem Farbbandkäfig. Es war ja in Ostinat, der Wiederholung war immer dieses Komm-raus-Motiv. Und da haben wir uns schon vorher mal an die Backe gefasst, wie das wohl aufgenommen würde. Und wir haben unsere Scherze darüber gemacht. Denn Laura dachte, dass die Leute wie ein Mann aufstehen würden und dann sagen, ja, raus wollen wir raus. Dazu hatte man aber drüben doch davor hatte man, glaube ich, das Publikum zu viel Bammel. Es war ganz eigenartig. Die Wirkung dieser Vortragsstücke hat sich meist erst ein Stück später gezeigt. Ich kenne das von hier bei uns. Und zwar von ganz anderen Gelegenheiten. Manchmal kommt es vor, dass Gedichte, erotische, oder sexuelle Anspielungen haben, bei denen das Publikum direkt nicht zu lachen wagt, aber drei Zeilen später bricht es dann aus sich heraus. Wenn sich der Text wieder befriedet zeigt, erst dann kommt das Aha-Gelächter, das Gelächter, das sich richtig aus der Brust und aus dem Kopf erst herauswagt. Ähnlich war es dort, dass bei den dann folgenden Stücken das Publikum erst heraus, aus sich herausging, aus sich herausbrach, als wollte es im Nachhinein zu dem, seinen Beitrag zu dem zuvor Gehörten spenden. Komm raus aus deiner Ebereinzelbucht, aus deiner Ludergrube. Komm raus aus deiner kaskoversicherten Dunkelkammer. Auch dein Innenleben findet öfter statt, merke ich gerade. Komm raus aus deinem Farbbandkäfig. Im Prinzip, ja, Prinzip, sind doch längst alle Schleusen geöffnet, Gitter gefallen. Immer noch vielerlei Licht hier, wo sich keine Anzeigenseite dazwischen schiebt, keine Helium-Annonce. Die Sonne straff mit angezogenen Strahlen. Komm raus aus deinem Leichenentsafter. Vor dir das Meer und hinter dir die Waschmaschine. Aus deinem Metzelwerk, aus deinem Familiengefrierfach. Hier nichts gewollt zu haben, ist so viel wie verspielt. Das weißt du, oder? Hey da, du eingerahmtes Tier, du kriegst den Kopf wohl gar nicht mehr raus aus dieser Paste. Lass sehen. Unbeugsam reflektierst du dich gegen die Schreibtischkante, eisern nach innen blickend, ein Vesuv mit geschlossenen Augen. Komm raus aus deinem handversiegelten Hockergrab. Auch Kultur ist nur eine unmaßgebliche Schutzbehauptung. Eine Schlacht im Sitzen gewinnen, schön wär's. Und schön der Gedanke da, wer sich nicht rührt, hat wenigstens Anspruch auf Schicksal. Aus deiner Tropfsteintruhe, komm raus aus deinem Todeskoben, überleg dir das Leben, die Morgenschiffe rauschen schon an. Ein Tag aus Gold und Grau, willst du mit rein? Wer Peter Rümkoffs Lyrik mit ausgefahrenen Antennen liest und sie für wahr nimmt, beginnt zu schweben, zu fallen. Das heißt, er wird verrückt. Wie Alice hinab in das Kaninchenloch, wohl eher ein Sturz Ellingtons in einen Kanalisationsschacht der sogenannten Moderne. Auch endet der Sturzflieger nicht wie bei Lewis Carroll Bautz Pardautz in einem Haufen dürrer Blätter, sondern er kracht sozusagen auf einer Abraumhalde, Pyramide der Neuzeit, und befindet sich im Rümkoffland. Tränenteich 1989 inbegriffen. Ich sage damit, dass der Dichter Rümkoff, trotz seiner altmeisterlichen Pinselführung, hab ihn mal den Elbgoethe genannt, ganz ein Mann aus unseren erstaunlichen Tagen ist. Bitter für ihn, den Initiator der »Wir schreiben nicht für Springerbewegung«, erleben zu müssen, dass Axel vielleicht doch noch recht behält. Rümkoff ist kein Dachstubenpoet von der Sorte Schreiber unterm Regenschirm, obwohl seine Dichterklausel in Hamburg-Övelgönne sehr daran erinnert. Er ist, auch wenn er sich regelmäßig auf Lesereisen für Geld sehen lässt, ein an seinen Balkon gefesselter, ein an seine Arbeit geschmiedeter, der sich seine Ketten selbst angelegt hat. Und Adler, die sich an seiner Leber laben, gibt es genug. Das ist der Preis, den er zahlen will für seine Stelle am Himmel. Und die hat er schon jetzt, auch wenn die Menge lieber Ulla Hahn einschlabbert, irgendwo zusammen mit Ben, Heine und Rilke hoch da droben. Nur der Tag der Abfahrt steht für ihn noch aus am Cape Canaveral für die Ewigkeit. Rümkoff sagt, und dann sollen sie ihre Demolierkugel unten ruhig mal in eine hier überhaupt nicht gerechnete Höhe bolzen. Bis dahin zählt er sich noch nicht zu den bettlägerigen Gespenstern, zu den abgestandenen Windhosen, sondern er will sich eine unterhaltsame Zeit machen im Maul des Hais. Nach fast 25 Jahren Arbeit in Konzerten, Tourneen, Fernsehauftritten, Rundfunkaufnahmen und Schallplattenproduktionen gab es am 30. Oktober 1989 in der Kirche St. Johannes in Hamburg ein Fernsehkonzert des Norddeutschen Rundfunks mit und um Peter Rühmkorff, der 5 Tage zuvor 60 geworden war. An der Seite des Dichters sah und hörte man viele Recken des Jazz. Im Mittelpunkt des Konzerts stand Rühmkorffs Gedicht »Lass leuchten«. Die Musik dazu gab mir der Herr im Schlaf, ernsthaft. Sie erklang mir im Traum, Note für Note. Weißt du noch, wie du noch Kletten im Haar, Knöpfe in der Kollekte, als das Leben anfänglich war und nach weiterem schmeckte? Weißt du noch, wie du noch Wasser im Blick, flussweiß oder im Kübel, spar dir die Zeit. Und vertreib nicht das Glück mit deinem Rückwärtsgegrübel. Alles ist schon so ein bisschen shishi. Nichts geht mehr lustig vonstatten, wie sich auf einer Beerdigung die Lebensbäume begatten. Langsam bis in die Krone verfilzt, Ausfälle nicht mehr zu leugnen. Dabei weißt du genau, was du willst. Einmal dich richtig ereignen. Aus dem Kopf oder nach der Natur deine Blätter entrollen. Ich selber habe auch eigentlich nur diesen Herzschlag mitteilen wollen. Wie mir die Welt in die Augen da sticht. Wünsche, die wir verscheuchten. Mach nicht so ein blödes, blindes Gesicht. Lass deine Anlagen leuchten. Nach der Natur deine Blätter entrollen. Ich selber habe auch eigentlich nur diesen Herzschlag mitteilen wollen. Wie mir die Welt in die Augen da sticht. Wünsche, die wir verscheuchten. Mach nicht so ein blödes, blindes Gesicht. Lass deine Anlagen leuchten. Thank you. es heißt, früher, als wir die großen Ströme noch, Punkt, Punkt, Punkt. Das Gedicht ist noch nicht vertont, aber ich hoffe, Naura sitzt mit Energie und Fleiß dabei, es in Musik zu gießen. Es ist ein bisschen schwierig, weil es auch ein freirhythmisch organisiertes Gedicht ist. Es fängt vielleicht auch überhaupt ein bisschen schwierig an, wie ein klassisches Gedicht mit Hölderlin-Anklängen. Aber ich hoffe, denke, wenn die Zuhörer erstmal die erste Strophe durchgefiltert haben, dass die Verständigung dann schon sehr viel leichter wird. Früher, als wir die großen Ströme noch mit eigenen Armen teilten, ob Lena, Yenisei, Missouri, Mississippi, Elbe, Oste, und mit Gesang den Hang raufzogen und mit Gesang auch wieder herab, immer den Augen hinterher und Hyperions leuchtenden Töchtern, des Tages Anbruchsröte und des Mondes Aufzugsbeginn, heute drei Telefongespräche und der Tag ist gelaufen. Ja, man steht noch in Korrespondenz, das wohl. Paar Gedankenstriche zu einer Ästhetik des Flickworts, eine Hoffnung. Etwas Zuspruch aus zahnlosen Mäulern, ein Gewinn. Dies nervöse Verflackern der fleißigen alten Kerle kurz vorm Abschied nehmen, ohne dass noch mal jemand richtig reisig nachwirft. Aber es ist immerhin nicht das erste Mal, dass du seufzt und hoffentlich nicht das letzte. Irgend so eine blindgeborene Mickey Maus wird sich schon noch finden, die deine Anlagen würdigt. Wenn man bedenkt, wie vielen trotzigen kleinen Tante-Emma-Läden du bis zum letzten Hirsekorn die Treue gehalten hast und sind ausnahmslos untergegangen. Und dann kommt ja auch bald der Moment, dass du selbst die Regale räumen musst, nur weil von hinten unentwegt die neue Ware nachdrückt. Vom Dreck ergriffen steht die Menge da. Nicht zur Hilfe eilen die Mitmenschen, sondern zu niederen Schauzwecken. Du aber sitzest angestrengt auf deinem Scherbenhügel, einen abgerissenen Fluch im Hals. Alles Quack. Wer der Welt zu tief ins Auge gesehen hat, um noch an ihr leiden zu wollen, wird den Mangel an Service hier nicht so persönlich nehmen. Lieber als dass ich einige abgesoffener Salatblätter wegen gleich nach dem Chef des Hauses verlang, lass ich mir doch das restliche Abendlicht auf der Netzhaut zergehen. Ein paar dampfende Dachpfannen nach dem Regen. Eine nasse Hecke hingestreckt über 1000 Meter, eine Viertelstunde lang. Ja, und am Ende sehnst du dich dann nach den Tagen, die du jetzt so lieblos verabschiedest. Zeit stiegen sie heute vom Elfenbeinturm in den Jazzkeller herab. Der Lyriker Peter Rühmkorff im Gespräch mit Michael Engelbrecht. Michael Naura las aus seinem Buch Jazz-Toccata, das im Rowohlt Taschenbuch Verlag erschien. Neben den vorerst vergriffenen Rühmkorff-Platten hörten sie Musik von Pascal Comelade, John Sermon und zuletzt aus Brian Enos CD The Shoot-Off Assembly.